Das kann es nicht sein. Er könnte auch am Ende mit 2000 Punkten sogar noch als Ingenieur stehen. Ja, Albera, warte mal kurz. Darf ich kurz unterbrechen? Darf ich das ganz kurz unterbrechen? Es ist, glaube ich, gleich am Anfang ein ziemliches Missverständnis. Es ist einfach so, dein Kumpane, dein Ex-Gildenkollege, wird bei uns nicht in die Main-Gilde kommen. Das ist definitiv. Der würde bei uns in die Twink-Gilde kommen. Und in der Twink-Gilde ist es so geregelt, dass da nur Raids stattfinden, wenn eben die Leute, die ihren Manager bei BF haben, gerade nichts Besseres zu tun haben. Das heißt, das wird keine Raid-Gilde sein. Für diese Gilde gilt auch nicht unser Regelwerk. Das ist ein Teil der Vereinbarung. Und was diese Leute am Minus-Sticker haben, ist es entsprechend ziemlich egal. Okay, also es ist Black Fraternity egal, ob in ihrer eigenen Gilde oder in der Twink-Gilde. Nein, es ist nicht, es ist die Gilde, die meint. Ja, ich will gerade nur sagen, es ist euch also laut dieser Aussage egal, was ein Member, der zu euch in eurer Twink-Gilde macht, den anderen Gilden hinterlassen hat. Und den anderen Gilden, wo er rauskommt, für Versprechen. Aber Albera, ich habe das richtig verstanden, er kriegt die Minus-Sticker bei für den Raid, wo er heute Abend nicht dabei ist, oder was? Er hat gesagt, er würde bei den Raids dabei sein. Ich habe ihn eingeladen. Ja, es geht ja um welchen Raid geht's dann? Es geht um den Raid, den wir am Montag gegen... Wieso? Warte mal. Und das macht er nicht. Und da ist er nicht mit einverstanden, obwohl er sich hat einplanen lassen. Ja, warte mal. Ich habe das schon verstanden, was du meinst. Aber, also der Raid ist am Montag, ne? Und er hat nun jetzt die Gilde verlassen. Das heißt, er will nie mit euch raiden. Wie kannst du ihm dann Minus-DKP geben, wenn er erstens nie in der Gilde ist? Zweitens, sich ja in, mittlerweile, es sind ja schon 5 Tage vorher, Montag ist ja noch Ewigkeit hin. Wisst ja Bescheid, kannst damit rechnen und planen. Das ist ein Spieler, also ich verstehe nicht, warum da Minus-DKP gibt. Für einen Raid, der in der Woche ist. Was ist das für ein Quatsch? Weil unser Regelwerk so ist, dass wenn du bereits eingeplant wurdest und du das auch weißt und du auch zugesagt hast, alles Dinge, die bei ihm stattgefunden haben, kriegt man, wenn man zu einem Raid mutwillig, also aus eigener Verantwortung nicht auftaucht, und dann bekommt er auch diese 1000 Punkte noch Minus. Ja, aber das ist doch... Was interessiert ihn dieses Minus-DKP? Er ist nicht in der Gilde, also muss er sich eben Minus-DKP nicht scheren. Ich finde den Gesichtspunkt gut, wir machen das ebenso. Wenn jemand sich nicht abmeldet, dann kriegt er Minus-CKP. Wenn er allerdings aus der Gilde raus ist, gilt natürlich auch dieses Regelwerk nicht mehr für ihn. Es ist für ihn null und nichtig. Du musst dich auch nicht an die Gesetzgebung, an die deutsche Gesetzgebung halten, wenn du in der Schweiz bist. Oder wenn du in Schweden bist. Fakt ist, unser Regelwerk ist so, er hat es akzeptiert, dass er in die Gilde kam, er hat es akzeptiert, als er in der Gilde war. Jo, hat er. Aber er steht über dem Gildenwerk in dem Moment, in dem er die Gilde verlässt. Dann mit eurem Gildenwerk nichts mehr zu tun. Also das haben wir auch so erfahren müssen. Die Leute sind ja auch mit teilweise mit zigtausend minus CKP aus der Gilde rausgegangen. So ist das. Da kannst du nichts dran machen. Du kannst jetzt versuchen, ihn dazu zu zwingen, am Raid teilzunehmen, was er nicht machen wird. Eindeutig nicht machen wird, aus gutem Grund nicht machen wird. Du kannst aus gutem Grund dann sauer auf ihn sein, das ist berechtigt. Aber es ist total abwegig, jetzt zu denken, er hätte eine Raid-Schuld bei euch. Die hat er nämlich nicht. Die hat er deswegen, weil er etwas abgesichert hat, was in unseren Gildenregeln so drinsteht. Wenn man zu einem Raid Ja gesagt hat, ist man da. Jo, Albera. Und damit ja, steht das bei euch so im Regelwerk oder was? Wenn man sich jetzt für einen Raid anmeldet, der einen Monat ist und ich verlasse die Gilde und der Raid ist erst in 4 Wochen, dann muss ich zu dem Raid kommen, obwohl ich überhaupt nichts mehr mit euch zu tun haben will, oder wie ist das? Hä? Nein. Ja, also, der Fakt, das ist doch jetzt, das liegt doch vor. Nicht daran gehalten. Und weil ich mich nicht vor Leuten hinstellen lasse, als jemand, auf den man nicht hören muss, weil ich dann Chef bin. Und deswegen sage ich das jetzt hier, wer das nicht abkann, dass ich Chef bin und ich die Anweisung gebe und dass, wenn ich in den Chat komme, ich die höchste Instanz bin und ich auch das Recht dazu habe, die höchste Instanz zu sein. Wem das nicht passt, macht geh quitt. Jetzt. Ja, da muss jetzt nur noch der Arl etwas sagen. Aber so wie es aussieht, kommt dann... Alex! Ich rede mit dir! Ich will eine Antwort haben! Mach deine Fresse auf! Jetzt! Antrag auf Bürgerausschluss. Ja. Jo. Jo. Ja, Alex ist aus der Gilde schmeißen, Tickets schreiben. Danke, mutwilliges Zerstören des Spielspaßes anderer. Ich hoffe, Rator hat jetzt dann kapiert, dass man nicht lieb und nett bleiben darf.

Und ihr habt gesagt, Eskara macht es. Und Eskara ist um 9 Uhr ins Bett gegangen. Und ihr habt nicht drüber gesprochen, wie er es dann tut. Weil ich auf Suche war und ich, tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Du hast nicht dran gedacht? Ja. Okay, gut. Weil ich mich auf die Suche konzentriert habe. Mag ja sein, dass du dich auf die Suche konzentrierst, aber du hast mitgekriegt, der gerade der wichtigste Mensch der ganzen Scheißgilde ist. Der uns die Gilde ruhig halten soll. Der absolut wichtig ist, der unersetzbar ist in dem Moment. Wirklich unersetzbar ist. Der geht gerade offline. Das ist dann egal. Man hat ja vorher mitgekriegt, was für ein Scheiß passiert ist. Ich war ja nur im Channel und hab gesagt, achtet da drauf. Da wird noch was kommen. Habt ein Auge drauf. Dann hat man das vergessen. 3 Offiziere, zusammen nicht mal einen einzigen Offi wert. Okay. Sorry, ist so. Ihr seid darum gebeten worden, auf diese Sache ein Auge zu haben. Und damit es nicht eskaliert. Offi? Jetzt reicht's mir echt langsam. Safinja, mir langt's. Ja, auch. Jedes Mal kommst du mit einem Ich aber nicht. Wie wär's denn einfach mal die Sachen nass? Du bist doch diejenige, die sich jetzt nicht verpisst hat. Aber soll ich dir was sagen? Jetzt sag ich dir, verpiss dich. Okay. Hab ich letztes Mal genügend von Herren machen lassen. Jetzt ist Schluss. Nur wegen dir hab ich dich hier nochmal reingeholt. Raus. User in your channel was banned from the server. Einfach mal lernen, seinen Chart zu beherrschen. Ich hab den Scheiß da drüben schon gemacht, hab ich den Leuten dermaßen den Arsch gerettet, weil ich einen Gewitter habe, weil ich einzeln kicken kann und weil ich noch meinen Totem stellen kann. Und ich denke, es ist jetzt jedem klar geworden, scheißegal wie viel Damage ein Alpex fährt und ob das schon Mythic Raiden war, für mich ist er einer der schlechtesten Spieler der Welt, wenn er sich mit so einer Scheiße, die er gerade im Schlachtzug gepostet hat, brüsten möchte. Da geht er niemals in seinem Leben irgendeinen Raid, der irgendwas reißen würde, mit. Wer das gelesen hat, nimmt sowas nicht mit. Das ist für uns Abschaum, Schrott, Stück Dreck. Ich schmeiß mir den Scheiß auch ein. Hast du eigentlich ein kleiner Schnurrbart so vorne dran? Unser deutsches Volk siegt! Du hörst dich ja, aber du eine zu große Arschwatze. Noch irgendjemand, der meint, er müsste in einen Raid unvorbereitet reingehen, kann sich direkt verziehen. Direkt jetzt. Geh Quit eingeben und hier rausgehen. Komm mal. Und als Hitler darf ich ihn nicht bezeichnen. Nee, das geht echt nicht. Jemand, der einen als Hitler bezeichnet, müsste man mal für ein paar Sekunden eine Gaskammer schicken und nicht verraten, ob das echtes Gas ist oder falsches Gas, was reinkommt. What the fuck? Danach wird er nie wieder seine Fresse so weit aufreißen. Nein, das geht echt nicht. They asked me, what do you think about Gaskammern, Mr. Albira? I said, I love it. I love it. I think it's great. Google vom Boss, bitte einer hinstellen. Zum Google Boss, voll vom Boss, irgendeiner, notfalls Tank. Die hat doch jemand extra vor, das könnt ihr mir nicht erzählen. Feuerkarbon ist übernommen. Mach die Scheiße! Feuerkarbon, warum stehst du denn am Arsch? Ja, mein Bett, es war Fehler. Ich weiß. Ja, ich weiß! Sprich! Und zwar fünffach! Jetzt mach den Wichser Platz, damit er uns nicht noch den Rest verbaut! Feuerkarbon, Damage drauf, jetzt! Vibe! Leute! Ihr bleibt an der Arschschatze stehen! Egal was passiert! Außer dass die Kugel! Und wenn er die Kugel eingesammelt hat, geht ihr die Arschschatze des Bosses küssen! Und wenn er euch ein Makro macht, dass er steht, küsst ihr die Arschschatze vom Boss! Habt das jetzt verstanden, ihr kleinen Arschlöcher! Ist das verstanden? Ja oder nein? Ja. Ich möchte einen Call hören! Von jedem Einzelnen hier! Ja. Gut! Generell jeder 10k in die Bank! Aufstellen, Gildenkassetten jetzt! Es ist herrlich, was ich gerade so für Drohungen kriege, Herr Wisper. Ich werde die ganze Zeit angeschrieben, die Hälfte meines Raid-Kaders wären ja sowieso nur Trolle, die morgen hier uns noch das Fürchten lernen werden und so weiter. Beleidigungen sind trotzdem ein Verstoß gegen das Strafgesetzbuch. Du hattest da doch so eine tolle Juristin-Freundin. Und nur weil du in deiner lachhaften Satzung sagst, du beleidigst Leute, stehst du trotzdem nicht über dem Gesetz. Das mag sein, dass es Zeugen gibt, aber es gibt auch genügend Zeugen, dass genügend Leute hier reingeschickt wurden, um Stress zu fahren. Und deswegen wäre es jetzt gut, wenn du aufhörst, weil die Kripo sowieso sich unglaublich drauf freut, dich in den Knast zu setzen. Natürlich! Ja, verklag mich. Ich brauch dich nicht verklagen. Weißt du das, was du noch nicht begriffen hast, lieber Elvadia, der du gerade zuhörst, ja, lieber Linksradikaler? Linksradikal? ist nämlich, ich muss mich nicht hinsetzen, ich muss gar nichts tun. Das wird von ganz alleine passieren. Die Sache, die du hier machst, die du in dieser Tour abziehst, wo sogar Discord sich schon gemeldet hat und sich deinen Channel angucken, weil selbst die AGB haben, an die du dich nicht hältst. Lüge. Ja? Die sehen, alles das, was du hier machst und diese Aufhetzung auch zum Mord, die du machst und die du teilweise passiv, aber teilweise auch aktiv machst, lieber Elvadia, der du mir die ganze Zeit schreibst und dir zuhören kannst. Ja? Ist keine Lüge, kann man nachlesen. In den Kommentaren, die du unter deine Videos selber packst, in den Kommentaren, die du in deinen Videos selber drin hast, in den Kommentaren, die du sagst, während du diese Videos schneidest und das Ganze streamst, ja, zum Mord aufgerufen hast du. Die Kripo sagt mittlerweile, es muss nicht mal ein Strafantrag von meiner Seite aus gestellt werden. Doch, muss. Die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich selber ein Interesse daran, dich dingfest zu machen. Ich brauche nichts beweisen. Ich muss meine Hände gar nicht mehr bewegen. Ich meine, du bist schon vorbestraft. Da musst du nicht jetzt noch mehr deine Freiheit aufs Spiel setzen. Und deine Mutter muss sich eigentlich dafür schämen. Sie muss sich schämen, dass sie so einen scheiß Blat rausgedrückt hat. Props an deine Mutter. Und von daher kannst du mit diesem Scheiß einfach aufhören, weil mir ist es scheißegal. Die Leute, die ich in der Gilde habe, die stehen hinter mir. Denen ist es auch scheißegal. Die sagen sich, okay, dann haben wir das eben noch 3 Wochen oder 10 Wochen. Du kommst irgendwann aus dem Knast nicht mehr raus. Das ist eine Lüge. Im Grunde ist es eine Lüge. So, können wir meine Office bitte was zu sagen? Ihr habt es heute alle mitgekriegt, bitte. Ja, also, wenn du warst, dann musst du die ganze Zeit in der Mitte, oder nicht? Ja, und? Okay, dann habe ich falsch gestanden, mein Boss. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ja, darum nicht, dass du beim Boss noch nie... darum, dass du nicht in der Mitte gestanden hast. Darum ist es vielmehr darum, dass du da nicht da weggegangen, sondern dass du es ganz lange da stehen wolltest. Da, und das hast du per Gedankenlesung erkannt, oder was? Nein, das ist eine andere Logik, weil... Ich habe es mehrfach gesagt, erst habe ich es ohne Namen gesagt. Dann habe ich es mit Namen angesagt. Ich habe den Boss von Pauna mal gespielt. Und ja, das interessiert mich aber erstmal nicht. Und nicht, weil ich es so gut kann, sondern einfach nur, man ist einfach gewohnt, gewisse Dinge zu machen. Ja, das ist eine Wohnung. Bis dahin bleibe ich auch bei dir, aber in dem Moment, genau, wo mein Name fällt und es das heißt, ich soll nach links gehen, dann gehe ich spätestens nach links. Wenn ich das dann nicht tue und irgendwann hat er nur der... Dann habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich halt einen Fehler gemacht. Du verstehst es immer noch nicht. Und Kaius. Und genau, da haben wir auch wieder das Problem. Und du glaubst immer noch, ich bin der Feind. Ja, ich mach das. Kaius, im Moment bist du derjenige, der immer noch nicht die Klappe hält, wo eigentlich einer nach dem anderen dir was dazu sagen könnte, wo man direkt wieder dazwischen geht. Ich wollte dir erklären, wie es passiert ist, und ich kann es nicht, weil du es mich einfach nicht machen lässt. Du akzeptierst nicht, dass ich Chef bin und du mal nicht. Ja, wir kommen irgendwie nicht zusammen, glaube ich. Nein, das ist dann so. Ja, verdammt nochmal, ist jetzt gut. Also ich will das gar nicht. Und ich will das auch, wenn ich es auch falsch gespielt habe. Wie wäre es, wenn du es mir jetzt einfach mal zu Ende anhörst, anstatt mich weiter zu provozieren, dass ich noch arschiger werde? Verdammt nochmal! Halt doch mal so eine Minute in die Fresse! Ja, dann jetzt los, mal bitte wieder rum. So. Nein, jetzt kommt der Schein, Basti, jetzt beruhig dich doch wieder bitte. Ich denke, ich bin da nicht mehr so fair. Du hörst mir doch schon, seit du in der Gilde bist, nicht ein Buchstaben, Mann! Denk mal nur, ich hab die nächsten Eier, ich bin der King! Ich bin schon mal, ich bin dran! Hallo! Ich mach das so, wie ich will! Hallo! Niemand kann egal! Immer nur! Nee, aber du merkst es nicht, nimm dich mal so lange auf die Fresse an, bis du nie wieder loskriegst! Ich spiele mit den Leuten ganz gerne. Ja, aber ich mit dir nicht. Fuck, raus, King, Ben, tschüss, Decklisten, raus! dann hau mich da raus. Ich verstehe nicht ganz, was mit dir. Weil du dich nicht anpassen kannst! Der Chef redet an Krümelpause! Hallo! Kann ich doch, wie du auch willst, rauskommen! Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass du hier rum bist und der Typ, wenn ich dich nicht an Anweisungen will! Ja, eben, dann kick ihn einfach raus und fertig! Dann kick ihn raus und fertig, aber schrei nicht weiter rum! Dabei sein, wie jemand arschig geworden ist und ausgerastet ist. Versetzt euer bester Kumpel, wenn er Scheiße erlebt hat. Bitte nicht vor euch stehen und das mit, ich weiß nicht, wie wenig Dezibel erzählen, sondern er wird arschig sein, aggressiv sein, außer sich sein. Und das verdammt nochmal müsst ihr mitkriegen. Und wenn ihr meint, ihr müsst demjenigen heute auf die Fresse hauen, ja, dann wendet sich das irgendwann gegen euch. Und dann wird derjenige genau. Ja, und genau das hast du gesagt. Und das ist, dass er nicht schlagen muss. Genau das hast du, genau das. Weil ihr macht es so schlimm, dass ich euch einfach gleich alle rausschmeiße. Ja, dann tu es, dann tu es. Dann schick uns alle. Alter, da 14-Jähriges geht die Scheiße drauf. Ja, eben, ich auch. Ich schalte es auch, das war's. Gut und tschüss. Noch irgendjemand. Das ist doch auch keine Lösung. Noch irgendjemand, der weiter müsste noch irgendetwas gegen mich als Chef sagen müssen. Er soll einfach seine Klappe halten und direkt gehen. Jetzt. Und in Zukunft erwarte ich mir von meinen Offizieren in dem Moment, wo jemand verrückt spielt, so wie ich es vor 4 Wochen gefordert habe, sofort. Und zwar wirklich sofort. Das soll dazwischen gehen. Sofort. Wie vor 4 Wochen was? Vereinbart in einem irrsinnig langen Gespräch. Ist es auch. Das heißt, du spielst damit, du gehst da wissentlich mit um, dass der andere jetzt diese Dinge von dir denkt. Dann hättest du das sofort klarstellen können, hast aber nicht gemacht. Und dann mittendrin, wo man dir das erklärt, warum das nicht geht und warum man darüber auch keine Witze macht, mutest du dich. Respektloses Verhalten gepaart mit respektlosem Verhalten gepaart mit respektlosem Verhalten. In der Firma wärst du dafür geflogen. Und im Sportverein ja, hätte man dich für Ewigkeiten auf der Bank. Ja, aber ganz ehrlich, da musst du dich anpassen, nicht ich muss mich anpassen. Du bist derjenige, der dann sagen muss, dass du dich kurz muten musst. Und wenn du dazu nicht in der Lage... für mich ist das eine Zeile in einer E-Mail und dein Account ist perma weg. Eine einzige Zeile ist da. Du hast gar keinen Plan, wer ich bin. Und da solltest du dich mal deutlich mal drum kümmern, wer ich bin. Du hast dich hier verhalten wie der letzte Hurensohn. Ja, und kommst hier rein mit solchen Sprüchen und hast überhaupt keinen Respekt. Du hast in so einem Spiel überhaupt nichts verloren. Du hast überhaupt nichts verloren in irgendeinem Team, weil du hast gar keinen Plan, was Team bedeutet. Du kommst hier rein und bist erstmal in der Probezeit. Du bist ein kleiner Krümel, während die Offis hier die Kuchen sind. Du müsstest eigentlich erstmal andienen und müsstest froh sein, wenn du hinterher mitgenommen wirst. Wir sind auch sowas wie dich nicht angewiesen. Wenn du dich hättest anpassen wollen, hättest du vorhin spätestens nach dem ersten Satz gesagt, nee, du, war ein Witz. Und nicht erst, nachdem man dich noch nach einer weiteren Sache fragt. Ja, und du das dann nochmal bestätigst. Wenn du dich wirklich hättest anpassen wollen, hättest du gesagt, Chef ist da und jetzt höre ich mit dem Scheiß auf. Wenn du dich wirklich hättest anpassen wollen, dann hättest du dir den ganzen Scheiß gespart. Dann hättest du auch nicht den letzten Satz, den du noch irgendwo in irgendeinem Chat hättest schreiben können. Und geschrieben hast, hättest du nicht mit einer Beleidigung genutzt, sondern dann hättest du es da klargestellt und hättest gesagt, sorry, ich habe Scheiße gebaut. Du hast überhaupt gar keinen Plan, was passieren würde, wenn ich jemanden fertig machen möchte. Ich erwarte von den Leuten das, was abgesprochen ist, dass sie es umsetzen. Viel wichtiger als spielen können ist, dass man sich anpasst. Richtig. Und das hast du nicht getan. So wie du dich verhalten hast, hast du überhaupt gar keine Ansprüche zu stellen, weil du hast dich unmenschlich verhalten. So wie jemand wie du ist einfach ein letztes Stück Dreck. Du hast dich vorhin und richtig derbe verhalten, asozial, respektlos verhalten, weil du einem echten Menschen nicht sagst, dass du kurz weg musst und dich dann darüber beschwerst, dass du dann rausgeschmissen wirst, weil du nämlich mit deiner Aktion gesagt hast, fick dich, Alter, ich mute mich, laber doch weiter. Und jetzt verpiss dich heraus, du Hurensohn! Weil ansonsten vergesse ich mich und dann tue ich alles, was ich kann! Und dann schicke ich dir wirklich ein paar Schläger vor die Tür! Glaub mir, ich find raus, wer du bist, das kostet mich auch noch eine Zeile! Und jetzt verpiss dich, du Arschloch! Und wenn du hier nochmal draufkommst, glaube mir, du bist deines Lebens nie wieder froh! Und das kannst du mir aus veröffentlichen bis zum Geld nicht mehr. Und nur verschlage ich dich persönlich tot. Und raus hier, du Stück Dreck. Raus! You were banned from the server. Dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Alvira, over!